alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Physikalische Soiree, Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus dem Institut für Computertechnik. Institut für Computertechnik der TU Wien. Herr Professor Dietmar Dietrich. Richtig. Sie sind ja Computertechniker. Ich bin Professor jetzt seit ungefähr 26 Jahren für Computertechnik im Bereich der Elektrotechnik. Also nicht im Bereich der Informatik, sondern im Bereich der Elektrotechnik. Das ist deshalb wichtig, weil wir im Gegensatz zur Informatik auch ganz stark mit der Hardware zu tun haben, also Software und Hardware. Jetzt kommt Psyche dazu. Wir sprechen von der Struktur der Psyche, also uns interessiert die künstliche Intelligenz und wir wissen, dass seit 60 Jahren, seitdem künstliche Intelligenz erforscht wird, die Ergebnisse zwar in bestimmten Bereichen sehr interessant sind und sehr gewaltig, zum Beispiel das Internet würde ohne künstliche Intelligenz überhaupt nicht laufen, aber dort hat Hysterie ja auch nichts zu suchen, während in anderen Bereichen die künstliche Intelligenz ja überhaupt keinen Gewinn gebracht hat. Roboter können uns immer noch keinen Kaffee oder Tee servieren. Das heißt, wirklich intelligent sind sie nicht. Also was man bisher geschafft hat, vor allem im Bereich der Informatik, sind Algorithmen in Richtung künstliche Intelligenz zu entwickeln. Aber wenn wir jetzt diese Intelligenz trennen von der Psyche, dann sind es ja eigentlich zwei Paar Schuhe, oder? Nein, ich trenne sie nicht. Ich sage nur, Psyche des Menschen, diese Struktur interessiert uns. Und Intelligenz hat was natürlich mit der Psyche zu tun. Über was ich nicht sprechen möchte, ist die Seele. Ja, das sind klar. Andere Begriffe, die in der Naturwissenschaft nichts zu tun haben. Genau. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne einen Kaffee trinken, dann spüre ich das irgendwo in meinem Bauch und Emotionen sind damit stark verbunden. Wenn man depressiv ist, kann man keine Entscheidungen treffen. Da ist auch irgendetwas dabei mit Emotionen. Das ist ja alles nicht uninteressant. Aber auf jeden Fall sind das ganz andere Sachen, wie man üblicherweise bei Computertechnik erwartet. Und wenn Sie sagen, Strukturen interessieren Sie, dann reden wir wieder über etwas anderes, oder? Die Strukturen der menschlichen Psyche. Psyche. Ja, und da gehört die können die Emotionen, die Gefühle genauso dazu. Nur versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch vielleicht im Allgemeinen etwas anders darunter. Wir verstehen unter Gefühle, Emotionen, Bewertungsmechanismen des Körpers. Also über Gefühle bewerten wir, ob der Kaffee gut ist oder schlecht ist, ob die Tasse schön ist oder nicht schön ist. Es ist ein Bewertungsmaßstab. Und genau das führen wir ein. Der Unterschied bis zur klassischen künstliche Intelligenz oder klassischen Regelungstechnik ist der, dass der Mensch nicht nur ein Bewertungsmechanismus hat, sondern viele, nämlich die Gefühle, die wir im Bereich des Bewussten sehen, dann Emotionen, was wir im Bereich des Unbewussten sehen, und im Unbewussten gibt es sogar noch viel mehr Bewertungsgrößen. Da haben wir, also insgesamt haben wir 5 Bewertungsmechanismen identifiziert in der Psyche und die wenden wir auf verschiedene Funktionen eben an, also auf Informationen, die da reinkommen und in den Funktionen verarbeitet werden. Das schreit nach einem Beispiel. Ja. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Wenn wir einen Apfel sehen, oder sagen wir hier in Wien, sprechen wir immer vom Wiener Schnitzel. Wenn wir einen Wiener Schnitzel sehen, dann kommt das über die Wahrnehmung herein und das erlöst ja erstmal elektrische Impulse im Auge aus. Mhm. Diese Impulse werden dann umgewandelt in Symbole. Das nennen wir sogenannte neurosymbolischen Schicht. Mhm. Und von der neurosymbolischen Schicht, wo also Bilder zum Beispiel geformt werden, aber nicht nur Bilder vom optischen, sondern auch vom Gehör oder taktilen Bereich. Ja, diese Bilder kommen dann ins Unbewusste rein. Dort wird also das Schnitzel erstmal gesehen, mit Erinnerungen verknüpft. Und das sind die sogenannte Affektbeträge. Und jetzt muss ich aber die Analytiker erklären lassen, denn das ist ein Bereich, der jetzt, und das ist das Entscheidende bei unserem Team, von den Psychoanalytikern definiert werden muss. Denn wir sehen uns im Gegensatz zu vielen Teams der künstlichen Intelligenz als Team zwischen Technikern und Analytikern. Und die Analytiker definieren, was psychoanalytisch oder psychisch abläuft. Und wir haben eigentlich nur die Aufgabe, deren Struktur, deren Überlegungen ins Technische zu übersetzen. Das heißt, was jetzt im Unbewussten abläuft bezüglich des Wiener Schnitzels, würde ich einfach bitten, dass die Analytiker beantworten. Ja, ich heiße Klaus Dobelhammer, bin hier psychoanalytischer Mitarbeiter am Institut für Computertechnik und stelle den Technikern so eine Art Theorie oder ein Know-how zur Verfügung, wie man solche Informationsflüsse innerhalb der menschlichen Psyche strukturieren und bearbeiten kann. Also wir verwenden hier großteils die klassische psychoanalytische Metapsychologie von Freud, die eigentlich recht detaillierte Vorgaben macht und die auch so ein Stück weit den Technikern entgegenkommt, weil Freud sie eigentlich konzipiert hat als Naturwissenschaft. Mhm. Man muss sie eben noch ein Stück weit sozusagen umformen, ausbauen oder selektieren, damit die Techniker hier wirklich damit arbeiten können. Wenn Sie dieses Beispiel vorhin mit dem Schnitzel bzw. dem Apfel verwenden, dann ist es so, wir sprechen hier von diesen Bewertungen von Besetzungen der Daten mittels Affektbeträgen und diese Affektbeträge kommen von Trieben, also in der klassischen Theorie. Mhm. Das heißt, ein Computer ohne Triebe, ohne Bedürfnisse, ohne Begehren wäre für uns keiner, der sozusagen humanoid arbeiten kann. Das heißt, jede Wahrnehmung, die gemacht wird, wird immer auf die individuell körperlichen Bedürfnisse des Computers hingemappt oder des Organismus hingemappt. Und das muss auch der Computer können. Das heißt, er muss Bedürfnisse entwickeln können. Das ist Grundvoraussetzung. Ein Bedürfnis wäre zum Beispiel, meine Batterie ist jetzt schon schwach und durstet nach Elektrizität. Ja, aber das ist zu konkret technisch. Also wenn Sie sagen, einen Apfel sehen oder sozusagen einen Kaffee machen, da muss irgendwann der Computer das Bedürfnis haben, jemand zu bedienen. Also der wird nicht mehr das tun, was man sozusagen von ihm verlangt, berechnet die dritte Wurzel aus 364, sondern mit dem wird man dann umgehen müssen. Wenn ich es mal mit anderen Worten fassen darf, also es gibt zwei Richtungen in unserem Projekt. Einmal das Modell so zu modulieren aus der Psychoanalyse, dass man es auch naturwissenschaftlich simulieren kann. Und das Zweite ist, was Sie mir angesprochen haben als Reporter, wo können wir das in der Technik sehen? Wir haben zwei konkrete Projekte, einmal in der Energiewirtschaft und zum anderen in der allgemeinen Wirtschaft. Da werden dann die Triebe speziell definiert. Und Sie haben richtig gesagt, einmal kann es die Homöostase sein, aber das Bedürfnis, kann auch sein, dass man dem Roboter oder der Intelligenz, der Künstlichen Intelligenz zuweist, dass sie mich bedienen soll, zum Beispiel eine Tee servieren soll. Das sind Bedürfnisse und diese Bedürfnisse müssen dann entsprechend befriedigt werden können. Das heißt also, einen Roboter, dem man sagt, du musst ganz brav dem Herrn Dietrich jeden Morgen einen schönen Kaffee servieren, der würde sehr unbefriedigt werden, wenn er mir keinen Kaffee bieten kann. Nur solche Roboter mit diesen Bedürfnissen gibt es noch nicht. Und denen müssen wir erst einmal eine gewisse Struktur zuweisen, wie das funktioniert. Also erklären, wie sieht das Unbewusste das Unbewusste eines Roboters aussehen, beziehungsweise wie sieht dann das Bewusste aus? Und das ist was, an dem wir seit 15 Jahren arbeiten und wo wir jetzt seit 2 Jahren eigentlich konkrete Ergebnisse haben. Das heißt also, Gefühle, also kommen wir auf das Beispiel zurück. Wenn das Schnitzel reinkommt, dann wird es, das Unbewusste hat das Bedürfnis, dieses Schnitzel zum Beispiel mir zu servieren. Dann müssen wir überlegen, was läuft jetzt im Unbewussten ab? Und bis es dann im Bewussten zu der Reaktion kommt, dass er mir das Schnitzel bietet. Und das Stichwort ist der Triebe, oder? Also Triebe ist der Hebel an dieser ganzen Geschichte. Triebe ist sicher ein wichtiger Faktor, wenn man sozusagen ein autonomes System konstruieren will, das sozusagen von sich aus und recht kreativ etwas tut. Also Triebe wäre zu wenig hier, wenn man nur dem Computer einprogrammiert, er muss immer dem Herrn Professor einen Kaffee servieren, sondern dieser Computer wird dann möglicherweise auch andere Ansprüche haben im Unbewussten, die sich mit diesem Ziel sozusagen Kaffee servieren, widersprechen. Da gibt es Konflikte und in der Psychoanalyse können wir mit Konflikten sehr gut umgehen. Wir wissen, wie diese innerpsychisch verarbeitet werden. Und da kann es dann durchaus sein, dass der Computer, wenn er diese Trieb verspürt oder diese Aufgabe verspürt, Kaffee zu servieren, ein anderer Trieb kommt, der ihm in den Weg kommt, dann gibt's Konflikt und dann gibt's eine Abwehr und da kann durchaus ein Stück weit vielleicht was Kreativeres herauskommen, als wenn der Computer von A nach B geht und den Kaffee irgendwo hinstellt. Und jetzt kommen wir genau auf den Punkt, das Entscheidende, warum wir das Projekt machen. Man könnte zum Beispiel jetzt gerade für die Energiewirtschaft oder für die allgemeine Wirtschaft ja Algorithmen verwenden, die man bisher schon kennt. Warum entwickeln wir jetzt gerade Strukturen des Gehirns? Das ist ganz einfach. Die Prozesse, die heute immer mehr in den Vordergrund geraten, sind Frage der Sicherheit der Energietechnik. Und die lassen sich mit einfachen Algorithmen oder Regelungslösungen nicht mehr gut bedienen. Das heißt, es geht um komplexe Systeme und um komplex verstehen wir im Gegensatz zu kompliziert Dinge, die nicht mehr genau beschrieben werden können. So sind wir in der Energiewirtschaft zum Beispiel. Beispielsweise in der Energiewirtschaft ist es so, dass sie ja heute mit den vielen Windmühlen, Solaranlagen, ein solches, ich sag's extra jetzt, mathematisch chaotisches System haben, dass sie nicht mehr wissen, wo welche Energie wann eingespeist wird oder abgezapft wird. Und da müssen letztendlich immer Menschen entscheiden, genauso wie bei der Security-Problematik, Sicherheit von einem Flughafen. Letztendlich sitzt immer heutzutage ein Mensch dahinter, der entscheidet, ist diese Situation gefährlich oder ist sie nicht gefährlich. So, und da kommen wir jetzt genau auf den Punkt, was Herr Doppelhammer gesagt hat. Hier sind dann verschiedene Interessen vorhanden oder unterschiedliche Triebe vorhanden, die in Konflikt stehen. Bei der Energie kann es sein, dass zum Beispiel auf der einen Seite unheimlich viel Strom eingespeist wird, auf der anderen Seite aber die Gefahr vorliegt, dass zu viel Strom eingespeist wird, sodass es zu Kurzschlüssen kommen kann, also zur Überlastung kommen kann. Es kann aber auch ein finanzielles Moment dahinter stehen. Also es gibt sehr, sehr viele Momente, die alle im Widerspruch stehen. Und um die einzufangen, ohne dass man das System genau beschreiben kann, das ist die Idee, die dahinter steckt. Also der Mensch ist in der Lage, Dinge zu kontrollieren, die er eigentlich nicht vollständig erfassen kann. Und auch Probleme zu lösen, die eigentlich keine scharfe Lösung haben. Genau, ganz genau. Und nur um diese geht. Also es geht nicht um die einfache Regelung eines Hauses oder Regelung von irgendetwas. Das macht man mit klassischen Systemen viel besser. Es geht hier um Dinge, wie unser letztes großes Projekt, das war die Sicherheit im Flughafen Warschau. Wie kann man hier eine Überprüfung durchführen? Und da sind eben bisherige mathematische Lösungen nicht ausreichend. Und deshalb versuchen wir, unser Modell zu entwickeln. Zufällig in der Stadt Sigmund Freuds oder sind Sie absichtlich hierher gekommen mit diesen Nein. Ich bin schon seit 23 Jahren hier und das Projekt läuft erst seit 15 Jahren. Aber das hat natürlich einen wesentlichen Grund, muss ich ganz klar sagen. Hier gibt es extrem viele Psychoanalytiker und hier hatte ich die Chance, mit sehr vielen verschiedenen psychologischen Vereinen, Schulen zu kommunizieren und wir sind halt letztendlich bei der Psychoanalyse hängen geblieben, weil die Psychoanalyse das einzige Modell der Psyche überhaupt hat. Es gibt keine andere psychologische Schule oder Modell außer der psychoanalytischen. Diese Modellhaftigkeit, dass man diese komplexe Angelegenheit auf Psychoanalyse, was gibt's da? Ich über Ich und ja, es gibt verschiedene Modelle, also verschiedene Strukturierungen. Es, Ich über Ich ist das eine, unbewusst, vorbewusst, bewusst ist das andere. Diese sind teilweise auch von Freud verschachtelt worden und dargestellt worden. Spannend ist, dass dieses Modell wirklich die ganze Psyche abdeckt und nicht nur einen Teilbereich, dass sich Freud sehr viele Gedanken gemacht hat, die auch in eine andere Richtung gehen, ins Soziale beispielsweise. Oder ins Pathologische, da kennt man eigentlich Freud, dass er Therapeut ist. Das ist aber hier nicht gemeint, dezidiert. Es geht nicht um die Behandlungstechnik, was Freud in Behandlungstechnik entwickelt hat, sondern es geht darum, welche Modelle Freud sich von der Psyche gemacht hat. Und die hat er von 1895 bis 1939 permanent immer wieder verfolgt, teilweise umgearbeitet. Und wir kennt man heute teilweise gar nicht mehr so gut in der Psychoanalyse, fällt mir immer wieder auf. Und wir sozusagen lesen diese Modelle noch einmal und schauen, was ist da sozusagen jetzt für Computertechniker aufbereitbar. und da gibt es eine ganze Menge, die aufbereitbar ist. Aber wie macht man das Aufbereiten für Computertechnik dann von diesem Modell weg? Naja, man geht nicht weg, sondern man geht den Fragestellungen nach, die die Techniker haben und versucht, die sozusagen bei Freud wiederzufinden. Und da ist man sehr schnell bei irgendwelchen Modellen, dass es eben eine unbewusste Verarbeitung gibt, eine vorbewusste, eine bewusste Verarbeitung, dass es Abwehrmechanismen gibt und so weiter. Und dass es Wahrnehmung gibt, dass es so eine Art Triebigkeit gibt, dass es durchaus auch rationelles Denken gibt, dass es primärprozesshaftes, nicht rationelles, assoziatives Denken gibt. Das liest man dann nach und es geht dann eigentlich nur in der interdisziplinären Zusammenarbeit, dass die Techniker immer wieder Fragen haben an uns Analytiker, die wir versuchen aufzunehmen, zu verstehen und unsere Theorien dann auch abklopfen, ob wir sowas kennen. Das gibt man zurück. Also die Fragen sind oft sehr seltsam an uns Analytiker. Also da geht es um quantifizierbare Fragen, wie groß ist dieser Wert jetzt bei der Abwehr, damit das und das geschehen soll, dass das Ich nicht kippt oder ähnliches. Das sind Fragen, die wir in der Behandlungstechnik oder so, wie wir die Psychoanalyse rezipieren, als Psychoanalytiker, als praktisch tätige Psychoanalytiker nicht kennen. Und da muss man sich dann eben zusammensetzen mit den Technikern und immer wieder hin und her und her und hin und hin und her was bauen, was dann letztlich auch programmierbar ist. Aber sind das so Blackbox-Fragen, dass der Techniker fragt, was ist, wenn der und der Umstand in das System reinkommt? Wie reagiert es dann? Was kommt dann raus? Nein, so funktioniert das überhaupt gar nicht. So haben wir es am Anfang tatsächlich getan. Und das hier haben wir ganz böse Schiffbruch erlitten. Aha. Warum? Ganz einfach, weil wir die Antworten der Psychoanalytiker nicht verstehen und die Psychoanalytiker verstehen unsere Fragen nicht. Aha. Also wir haben uns am Anfang überhaupt nicht verstanden. Das ging wirklich, wie Herr Dobelhammer sagte, nur über einen starken Iterationsprozess und dann über eine Vorgehensweise, die wir uns lange Jahre erarbeitet haben. Und das funktioniert heutzutage jetzt so, dass Fallbeschreibungen definiert werden müssen. Und zwar Fallbeschreibungen entweder von dem Techniker, zum Beispiel über ein Energiesystem, oder von dem Psychoanalytiker, wenn es um Psychisches geht. Diese Fallbeschreibungen werden dann gemeinsam axiomatisch beschrieben. Axiomatisch bedeutet also, dass die Begriffe, die wir verwenden, auch eindeutig sind. Und da liegt die größte Arbeit dahinter. Denn die Psychoanalyse hat sich in den letzten, ich behaupte jetzt einfach mal, letzten 20 Jahren, gerade in den letzten 20 Jahren, bezüglich der Begriffsdefinition immer weiter weg von der Naturwissenschaft bewegt und ist, also die Begriffe wollen die Analytiker, wie mir eine Präsidentin der Psychoanalyse mal gesagt hat, wir wollen den ungenau haben, damit wir Patienten auch das allgemeiner, spezifischer, genauer beschreiben können. Und das verstehe ich. In der Naturwissenschaft ist aber genau das Gegenteil gefordert. Wir müssen Begriffe eindeutig definieren. Und jetzt darf man aber zwei Dinge nicht durcheinander werfen, die immer durcheinander geworfen werden. Die Informationen, die bei unserem System reinkommen, die sind alle widersprüchlich. Das Problem, das intern in der Psyche behandelt wird, ist immer widersprüchlich. Aber die Begrifflichkeit, die muss eindeutig sein. Und wie gesagt, die Begriffe, also welche Begriffe wir verwenden, was ist das Ich, was ist das Über-Ich, was sind die Subfunktionen des Ich, die müssen eindeutig sein. Und wir sitzen sehr, sehr viel Zeit zusammen, um allein die Begriffe, über die Begriffe uns klar zu werden. Und das ist meistens immer nur ein Kompromiss. Aber wir müssen diese Kompromisse erarbeiten. In der Technik, Computertechnik, ist das meine Arbeit seit über 30 Jahren. In der Computertechnik können Sie nichts bearbeiten, wenn es nicht, wir sagen, standardisiert ist. Also wenn der Begriff nicht eindeutig definiert ist. Und ich sitze seit über 30 Jahren in diesen internationalen, nationalen Standardisierungsgremien, um Begriffe in der Computertechnik eindeutig zu definieren. Und genau das machen wir jetzt in der Psychoanalyse. Also für die psychoanalytischen Modelle. Wir haben ein eindeutiges Glossar entwickelt. Das heißt eindeutig, dass diese Begriffe, die da drin sind, eindeutig sind. Ja, und mit dem arbeiten wir dann und mit dem können wir dann relativ gut etwas konstruieren. Also Emotion ist bei uns klar definiert, Gefühle ist klar definiert. Das ist kein schwammiger Ausdruck, dass der eine das drunter versteht und der andere das, sondern wir haben eindeutige Vorstellungen davon. Jetzt muss ich Sie als Computertechniker fragen, verstehen die Psychoanalytiker schon genug von ihren Modellen, dass sie mit ihnen zusammenarbeiten können? Also wollen wir so sagen, ich habe zwei Spitzenleute hier, die haben definitiv 1 bis 2 Jahre gebraucht, bis sie uns verstanden haben. Und ich behaupte, ich habe jetzt hier schon gehabt 13 Dissertanten, also 13 Leute, die ihren Doktor gemacht haben, 8 weitere sind in der Queue. Ein normaler Doktorand braucht im Schnitt 2 Jahre, bis er sich in die Denkweise der Psychoanalyse eingearbeitet hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass er dann Psychoanalytiker ist, sondern nur, dass er die Psychoanalytiker versteht, wenn sie etwas besser sagen, wenn sie etwas sagen. Aber die Psychoanalytiker selbst, verstehen die ihre Modelle gut genug, dass sie eben zusammenarbeiten können mit der Computertechnik, die ihre Modelle sehr oder ihre Anlagen sehr gut verstehen, weil sie sie ja konstruiert haben? Ich beantworte das mal, dann sollen es aber dann die Analytiker selbst beantworten. Ich behaupte ja, die verstehen ihre Thematik sehr, sehr gut. Allerdings als Techniker und gerade als Professor bin ich immer sehr, sehr skeptisch und habe von Anfang an immer internationale Wissenschaftler eingebunden. Und so arbeiten wir schon seit 12 Jahren mit Mark Solms, ist einer Gehirnforscher in Südafrika, zusammen, vor allem über seinen Assistenten, einem Neurologen, Psychiater und auch Psychoanalytiker, der uns alle 4 bis 8 Wochen hier in Wien besucht, mit dem wir dann praktisch, der auch teilweise hier angestellt ist, und mit dem wir dann die Ergebnisse durchdiskutieren, so dass wir praktisch ein Reviewing-Verfahren haben. Aber vielleicht, Roman, kannst du das besser beantworten. Da würde ich nämlich noch dazu fragen, wenn ein Psychoanalytiker seine Sache immer besser versteht, landet er dann letztlich auf einer Datenstruktur, weil der Mensch eben mit Strom funktioniert letztlich? Oder bleibt er immer über dieser Ebene des Netzwerks, der Schaltungen, die man da eingebaut hat als Mensch? Ist die Frage, auf welcher Ebene wir uns da bewegen. Also die Ebene der Neuroanatomie, die Ebene der Neurosymbolik ist für einen Analytiker in der Behandlung, in der klinischen Situation nicht relevant. Ja. Hier interessiert mich die Topologie, die Ökonomie, die Dynamik psychischer Vorgänge und der Zeichen und der Gegenstände, die damit in Verbindung stehen. Klar. Es gibt aber eine grundlegende Vereinbarkeit von Computertechnik und Psychoanalyse und die bezieht sich auf die Unterscheidung von Funktionsmodell und Verhaltensmodell. Wir haben es in der zeitgenössischen Psychiatrie und auch bei den ganzen Diagnoseschemata wie ICD-10 oder DSM-4, die verwendet werden, um jeden Menschen, der abweicht von einem Normalgefühl, diesen Menschen zu klassifizieren anhand einer deskriptiven phänomenologischen Wahrnehmungsweise. Ich beschreibe Verhalten, das ich wahrnehme. Und dafür habe ich Regeln, die dann besagt, wenn das Verhalten so ist, dann ist es das, ist es X, wenn es in dem Bereich geht es als Y. Und genau so funktioniert das Funktionsmodell nicht. Hier haben wir keine Verhaltensweisen, die definiert werden und die Regeln bedingen, die den Umgang mit diesem Verhalten formatieren, sondern wir haben Funktionen, die mit Inhalten verändernd umgehen. Und diese Inhalte können sich je nach Trieblage, je nach Sachverhalt und je nach Gegenstand verändern und neue Gegenstände hervorbringen. Also eine viel größere Plastizität, die sowohl beim System als auch beim Gegenstand, den es hervorbringt, vorliegt. Nähern Sie sich beide Parteien jetzt an derselben Sache von 2 verschiedenen Seiten? Ich befürchte, ich verstehe es noch nicht. Naja, ich habe ja gesagt, jeder Dissertant und die Dissertanten sind ja fertige Diplom-Ingenieure, braucht im Schnitt 2 Jahre, um sich in diese Thematik einzudenken. Wie wollen Sie das jetzt in 2 Sekunden verstehen? Wir haben jetzt gerade gehört, könnten Sie sich noch kurz vorstellen, bitte? Mein Name ist Roman Widholm, ich bin Philosoph und Psychoanalytiker. Der Roman hat gerade eben von Schichten gesprochen, oder von Ebenen. Also wir sprechen hier von Schichten. Und da muss man ganz klar sehen, dass wir unser Modell in 3 Schichten definieren. Nämlich in der Schicht 1 ist die Hardware. Das ist also der von dem Strom, Spannung und so weiter. Das ist die Hardware. Der Chip, der da unten drin ist, den interessiert die Analytiker überhaupt gar nicht. Dann gibt's die, das hatte ich vorhin gesagt, die sogenannte neurosymbolische Schicht, das heißt, wo die Ströme und Spannungen umgesetzt werden in Symbole. Das interessiert die Analytiker auch noch nicht. Und dann kommt die oberste Schicht, das ist die Psyche. Und die Schicht, da reden sie sogar sehr intensiv miteinander. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es, gemeinsam die Schicht 3 zu definieren und dann das Ganze herunterzubrechen auf die Hardware. Und aber da reden die Analytiker nicht mehr mit. Genau, weil sie das gar nicht brauchen wollen. Das ist nicht das Gebiet, wo sie hin. Genau, das ist also, da haben sie keine Ahnung und wir haben eigentlich keine Ahnung oder wenig, extrem wenig Ahnung, wie die Psyche, also wie die Fallbeschreibungen sind, also die Fälle der psychischen Fälle sind. Die müssten uns genau sagen, wenn ein Agent, also der künstliche Agent, einen Schnitzel sieht, was läuft dann im Agenten ab? Erinnert er sich an seinen Bruder oder sonst was? Das müssen uns die Analytiker sagen. Und wir können dann sagen, ist es axiomatisch genau genug definiert? Mhm. Und dann können wir es umsetzen. Umsetzen heißt dann bauen sie sich so etwas, was eben zusammenschraubbar ist mit diesen... Noch einfacher für Sie. Dann stellen wir die Funktionen zusammen. Stellen Sie sich unter den Funktionen wie so ein App vor. Mhm. Ein App, auf den Sie draufdrücken und da fließen in den App irgendwelche Daten rein. Zum Beispiel, wenn ich beim App mein Wetter anschaue, kommen die Daten vom Wetter und dann wird es angezeigt. Und das Ich können Sie sich wie ein App vorstellen. Oder das Über-Ich können Sie sich wie ein App vorstellen. Das heißt, wir bauen die Funktionen und Subfunktionen. Wir haben jetzt zum Beispiel 41 Subfunktionen der Psyche für die dritte Schicht definiert. Ja. Und jede dieser 41 Subfunktionen haben bestimmte Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Verstehe ich die alle, wenn Sie die 41 jetzt nennen würden? Sind Begriffe wie? Das sind psychoanalytische Begriffe und ich glaube nicht, dass Sie die jetzt alle verstehen, denn ich muss mich sehr, sehr intensiv da einarbeiten. Aber ganz einfache Begriffe sind zum Beispiel die Abwehr. Aber ich glaube, das sind die, wo am besten die Erklärung von den Analytikern kommen muss. Es sind, denke ich, nachvollziehbare Begriffe, wie zum Beispiel Selbsterhaltungstriebe, wenn es um die Homöostase geht, Hunger oder Batterieladestand, Temperatur. Es gibt Sexualtriebe, das sind Affektbeträge oder Intensitäten, die verteilt werden können an andere Funktionen, um einen Fokus herzustellen auf bestimmte Aufgaben oder auf bestimmte Objekte. Es gibt Abwehrmechanismen, wenn es darum geht, dass bestimmte Lösungen nicht weiterverfolgt werden dürfen, weil sie im Konflikt mit anderen stehen. Es gibt proaktive oder reaktive Über-Ich-Regeln, die von selbst aus Ansprüche stellen oder reagieren auf Gegenstände, die hereinkommen durch die Wahrnehmung oder aus der Erinnerung. Es gibt Emotionsbildung, die aus Basis-Emotionen erweiterte Emotionen herstellt. Und im Weiteren, je weiter wir dann in den Sekundärprozess, also zum Bewusstsein kommen, gibt es dann ganz einfache Funktionen, die jeder von uns bewusst laufend vollzieht, nämlich überlegen, bewerten von möglichen imaginären Handlungen. Bei Freud gibt es ja ein Zitat, das besagt, Denken ist Probehandeln. Das heißt, jede Überlegung bedeutet, dass man den Gegenstand der Handlung dabei auch schon bis zu einem gewissen Grad vollzieht. Und all das sind Funktionen, die dieses Modell des Geistes ausmachen. Und Sie haben das vorher angesprochen, eben auch dieses Interagieren. Also im sozialen Umfeld wird dann noch einmal so ein Set an neuen Punkten dazu bringen. Wenn Sie jetzt das Wort Konflikt verwendet haben, ich habe einen inneren Konflikt, aber ich kann auch einen Konflikt unter anderen Menschen haben. Ein Konflikt in der Außenwelt mit anderen Menschen ist immer in Beziehung zu einem Konflikt im Inneren, zwischen den Repräsentanzen dieser Menschen. Das heißt, kann man das verallgemeinern, dass alles, was außen ist, auch innen ist und damit auch Thema der Psychoanalyse? Aber nicht identisch ist. Das heißt, das, was im Inneren ist, zum Beispiel ein Konflikt zwischen der Repräsentanz des Apfels und der Repräsentanz, hier ist Essen verboten, bedeutet, dass dieser Konflikt im Innenerleben anders beschaffen ist als im Außen. Wenn es da 41 solche Definitionen gibt, gibt es 12, die man noch nicht kennt? Also das ist noch offen, diese? Nein, das müssen Sie anders sehen. Diese 41 sind die notwendigen, die wir alle brauchen, um überhaupt humanoid etwas abbilden zu können, also um die menschliche Psyche abzubilden. Mhm. Okay. Was wir allerdings ganz klar formulieren müssen, wir stehen ganz am Anfang von einer neuen Forschung, diese 41 Subfunktionen ist eine unendliche Geschichte. Das heißt, die kann ich immer detaillierter beschreiben. Mhm. Das heißt also, manche von denen sind sehr rudimentär beschrieben. Ja. Die Informationen sind sehr gering, die da drin sind. Im Grunde genommen müsste ich für jede dieser Funktion, also für jede dieses App, müsste ich mindestens 3-4 Dissertationen laufen lassen. Mhm. Und wir bräuchten für jeden mindestens um 10 Jahre, um zumindest mal ein bisschen mehr Psyche darstellen zu können. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben bisher natürlich nur rudimentäre Modelle realisiert. Also ganz einfache Fallbeispiele. Also keine komplexen Fallbeispiele wie hier, dass da 5 Leute zusammensitzen und heftig diskutieren. Sowas können wir noch nicht darstellen. Und wenn ich für meinen Roboter seine In-App-Purchase gerne kaufen möchte, Witz, Das gibt es dann auch? Ironie, Sarkasmus? Ja, selbstverständlich. Der spricht überhaupt nichts dagegen, nur... Der sarkastische Roboter? Sie müssen immer dran denken, wie funktioniert die Psyche? Die funktioniert auf der Basis, dass sie etwas, was sie von früher her kennen, wiedererkennen. Ein Witz bedeutet eine Assoziation auf etwas von vorher. Das müssen Sie immer einprogrammieren. Das heißt also, bevor ein Roboter, der nach unserem Modell funktioniert, einen Witz versteht, müssen Sie erstmal die gesamte Wissen für diesen Witz einprogrammieren. Und müssen Sie den auch in die Schule schicken? Ist der Lernen Teil des Programms? Soweit sind wir noch lange nicht. Also wir entwickeln, weil wir ganz am Anfang stehen, einen Menschen, der vor 30.000 Jahren gelebt hat, der 30 Jahre alt ist, auch die Frau ist 30 Jahre und ich denke, der lebt immer nur ein paar Sekunden und dann war es schon wieder vorbei. Und der nicht fernseht und also nicht so überlegt, ob er noch House of Cards schaut, bevor er den Kaffee bringt. Vor 30.000 Jahren deshalb, ganz einfach, weil der ist eine ganz einfache, für uns verhältnismäßig einfache Struktur, also soziale Umgebung ist, ja. Während heute die komplexe Umgebung, wenn die ganzen soziale Konflikte mit einbezogen werden sollen, das ist doch viel zu kompliziert. Soweit, da sind wir noch weit weg davon. Wenn ich das jetzt popularisieren würde, dann würde ich immer danach fragen, und soll dann der Roboter, der mir den Kaffee serviert, dann auch noch das und das machen? Nein, es geht nicht darum, dass man vorderhand Roboter programmiert. Es geht um die Lösbarkeit von Aufgaben in der Stromversorgung, von Problemstellungen in der Technik. Es geht um zwei Dinge. Einmal haben Sie vollkommen recht, wir kriegen unser Geld nur unter einer Bedingung, dass es auch für die Technik wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja. Das zweite ist, wir wollen die Struktur der Psyche verstehen. Ja. Das sind also zwei Ziele. Also die beiden Projekte, die wir jetzt im Moment bezahlt bekommen, die gehen rein ums Geld verdienen. Wie kann man diese psychische Struktur, die wir erarbeitet haben, anwenden? Aber das zweite Ziel ist, ich will endlich wissen, wie das Gehirn funktioniert. Ja. Und dazu gehört die Psyche. Aber vielleicht kann der Techniker dazu sagen, der gerade in der Richtung mit Wort sehr aktiv ist. Mein Name ist Matthias Jakobetz und ich beschäftige mich hier, dass ich versuche, unserem künstlichen Agenten auch wieder logisches Denken beizubringen. Denn es ist überhaupt nicht klar von vornherein, dass so eine Maschine, die sich in der Evolution entwickelt hat, um einen Organismus mit dem nötigen Nahrung und mit der Befriedigung der anderen Bedürfnisse zu versorgen, dass der dann auch das tut, was wir Menschen unter logischem Denken kennen. Und ich glaube, die Ansätze, die momentan in der Computertechnik, in der künstlichen Intelligenzforschung zur Verfügung stehen, die benutzen alle schon die Intelligenz des Technikers. Ja. Und übertragen die Funktionen des Technikers dann auf die Maschine. Und wenn wir aber jetzt wirklich versuchen wollen zu verstehen, wie denn der Mensch denkt und wie dieses Zusammenspiel zwischen dem emotionalen Entscheiden und dem rationalen Entscheiden funktioniert, dann müssen wir da sozusagen zurück an den Anfang und versuchen wirklich mit den von den Psychoanalytikern identifizierten Funktionen und Funktionsmodulen das Modell ganz von vorn neu aufzubauen. Und der wesentliche Begriff in der Psychoanalyse ist hier eben dass die Repräsentanzen, die also in der Psyche von der Außenwelt vorhanden sind, unterschieden werden in Sachvorstellungen und in Wortvorstellungen. Das also einerseits impliziert das Wort Vorstellung hier, dass nur Dinge in der Psyche aktiv sind, die also irgendwie besetzt sind, sagen die Psychoanalytiker. Das heißt, dass sie im Augenblick für die Psyche relevant sind. Und das andere ist diese Unterscheidung zwischen der Sachvorstellung und der Wortvorstellung, dass also die Dinge eigentlich als Sachvorstellungen repräsentiert werden. Und dann kommt erst in einem zweiten Schritt, also die Psychoanalytiker unterscheiden hier den Primärprozess, das sind die Sachvorstellungen, und dann in einem zweiten Schritt kommt die Besetzung mit Wortvorstellungen dazu, wo also alle diese Sachvorstellungen jetzt Wörter einer Sprache zugeordnet wird. Und das funktioniert nur im sozialen Verband. Also da müssen Menschen zusammenarbeiten, dass eine Sprache entsteht. Das Wesentliche aber ist jetzt nicht der Kommunikationsaspekt, sondern das Wesentliche ist eigentlich der Aspekt, dass durch die Sprache die Welt strukturiert wird, in einer Art und Weise, die also mit den Sachvorstellungen allein nicht gelingt, mhm. ja. Mhm. Und da sind wir dann auch an der Übergangsschwelle eben vom rein tierischen Reaktionen über verschiedene höhere Tiere, die auch schon Intelligenz zeigen und bis zum Menschen eben, wo natürlich Sprache viel, viel weiterentwickelt ist als zum Beispiel beim Schimpansen. Das Interessante aber, weil zuerst schon die Rede war von diesen Schichten der Abstraktion, dass wir eben mit dieser psychischen Schicht von der Hardware-Schicht vollkommen abstrahieren können. Das Interessante ist zum Beispiel, dass sich zeigt, dass also gewisse Intelligenzleistungen bei Vögeln auch da sind und bei Säugetieren auch da sind, obwohl das Vogelgehirn ganz anders aufgebaut ist, mhm. hardware-technisch, als das Säugetiergehirn. Das heißt, das gibt uns irgendwo eine Bestätigung, dass wir mit diesem Schichtenmodell sehr richtig liegen, dass wir also diese abstrakten Verarbeitungsmethoden über Sachvorstellungen, Wortvorstellungen vollkommen loskoppeln können von dem, wie das neurologisch repräsentiert wird und neurologisch funktioniert. Und ich meine, der Vogel hat ja auch seine Konflikte nebenbei. Der hat auch seine, also das Interessante ist, dass die Vögel, die diese Intelligenzleistung zeigen, die leben alle in sozialen Systemen. Das sind alles Vögel in sozialen Schwärmen, wo also offensichtlich so höhere Leistungen entwickelt werden über Vormethoden der Sprache. Also die Vögel kommunizieren also auch eben über ihre Vogelgezwitscher und das sind also vorsprachliche Strukturen, die also hier offensichtlich eine Rolle spielen, auch für die Leistung der Intelligenz dieser Vögel. Ne? Mhm. Und beim Menschen ist das eben dann viel, viel weiter noch ausgereift, dass eben wirklich diese sprachlichen Strukturen, das Zueinanderstellen von Wortvorstellungen in einer Syntax, in einer Semantik, in einer Pragmatik, dann ermöglicht eben Modelle der Außenwelt in der Psyche zu repräsentieren, über die man dann eben offensichtlich Logik, das, was wir logische Schlüsse nennen, mit logischen Lösungen verarbeiten können. Es gibt einen Podcast, eine Folge, die ich gestern gehört habe, über die Sprache der Wissenschaften. Da war auch das ein wesentliches Thema. Ich muss mir das aber nur anschauen, welche Folge das war. Das muss ich dann nachher nur nachschieben. Ich habe gestern auch noch ein Video gesehen von Boston Dynamics, diese furchtbaren Roboter bauen, die da über alle Hindernisse gehen, die man treten kann. Da entwickle ich Urängste, die auch von mir irgendwo verdrahtet daherkommen. Ich war gestern auch in einer Reptilienhandlung, da spürt man auch wieder ganz andere Sachen. Roboter, die es heute gibt, in die projiziert man Menschliches oder Tierähnliches hinein. Ja. Die haben aber überhaupt nichts mit Menschlichkeit oder Tierhaften zu tun. Außer das, was wir hineinprojizieren. Ja. Menschlich verstehe ich nämlich nicht, dass ein Roboter menschlich aussieht. Dann würde nämlich jede Puppe menschliches zeigen. Und dann menschlich verstehe ich, dass er denkt wie ein Mensch oder dass er handelt wie ein Mensch. Und das können Roboter überhaupt nicht, auch wenn sie Fahrrad fahren können, auch wenn sie über Hindernisse laufen können. Denken tun sie noch lange nicht menschlich. Das ist genau das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Davon unterscheiden wir uns zu den anderen Entwicklungen. Wir wollen nämlich tatsächlich Funktionen der Psyche integrieren, die dann menschliches Verhalten zeigen. Nur noch einmal, wie funktioniert menschliches Verhalten? Nicht auf Algorithmen, wie sie eben in Robotern integriert werden, sondern der Mensch agiert auf der Basis seiner Erfahrungen, seiner Erinnerungen. Ich kann ein sehr gutes Beispiel bringen. Ich habe hier noch eine andere Doktorarbeit laufen, die Aufgabe hat, für die Fabrikhallen, dass ein Roboter dem anderen etwas zuwirft. Mhm. Das haben wir in den letzten auch 12, 13 Jahren erarbeitet, rein auf mathematischer Basis, Automationsbasis. Und das funktioniert alles nicht so richtig. Die Fangquote ist sehr gering, also 80%, 70%. Und wir wollen wissen, wie macht der Mensch das tatsächlich? Und der Mensch macht es nicht so, wie wir das bisher gemacht haben, indem wir die Bahnen genau berechnen und ja. sondern der Mensch vergleicht, was er früher getan hat. Wenn sie ein kleines Kind das kennen Sie bestimmt, kommt irgendwann in eine Phase, wo sie über den Schnuller runterwirft, das Essen runterwirft. Mhm. Das ist das Moment, wo das Kind lernt, was Geschwindigkeit bedeutet. Und das braucht das Kind, diese Erfahrung. Also das Kind muss etwas wegwerfen, damit es lernt. So, und wir wollen jetzt dem Roboter genau das beibringen. Wir wollen die Erfahrung ihm beibringen, was ist Geschwindigkeit? Und das muss er vergleichen mit dem, was er jetzt wirft oder was er jetzt fängt. Das heißt also, wir denken, in 5, 6, 7, 8 oder 9 Jahren können Roboter auch sich in der Fabrikhalle was zuwerfen auf dieser Basis, aber wie der Mensch funktioniert und nicht wie bisher die Maschinen gebaut worden sind. Und die Erfahrungen können Sie ihm schon über USB-Stick praktisch zufüttern, da müssen Sie ihn nicht erst in der Zimmer setzen und genau, Pudding werfen lassen. Genau, das ist die Idee, dass wir ihm bestimmte Erfahrungen einprogrammieren, die er allerdings, und Sie ersparen vorhin vom Lernen, dann im nächsten Schritt, aber soweit sind wir noch lang gar nicht, dass er die auch dann zusätzlich dann noch erlernen kann. Jetzt sind wir auf der Basis, dass wir ihm bestimmte Erfahrungen einprogrammieren, bestimmte soziale Regeln einprogrammieren und danach handelt er. Also der frei agierende Agent, den haben wir noch nicht, und der lernt, also unserer kann ja auch nicht lernen. Wir müssen erstmal die Basisfunktionen realisieren. Und dass das Zuwerfen gut funktioniert bei Menschen, ist ja auch, weil in der Fabrik dann vorher kurz ein Ruf kommt, hey, und dann erst geworfen wird. Dann schaut nämlich der erst her und dann funktioniert die ganze Geschichte. Wenn man einem Mädchen nachpfeift, gibt es ja auch dieses Anerkennende, also diese Doppelpfiff. Das erste ist, dass sie herschaut, und dann das zweite ist dieses. Das müssen die Analytiker dann integrieren. Da darf ich mich ganz zurückhalten und es dem Roman mal wieder übergeben. Sexualtrieb in der Psychoanalyse darf man nicht wortwörtlich verstehen, dass alles auf die genital fixierte Sexualität hinausläuft, sondern ganz grundlegend bedeutet Sexualtrieb, dass es hier Intensitäten, Affektbeträge gibt, die sehr frei beweglich sind, die von erogenen Zonen aus am Körper in andere innere Repräsentanzen überführt werden können. Das heißt, hier können innere Vorstellungen aufgeladen werden. Ja. Die Repräsentanz von etwas, das in der Welt ist, durch die Wahrnehmung hereinkommt oder in der Erinnerung gespeichert liegt, kann aufgeladen werden mit Affektbeträgen. Und Sexualtriebe sind Quellen solcher Aufladungen, so wie auch Selbsterhaltungstriebe. Diese ganze Geschichte ist so viel interessanter, wie wir in einer Dreiviertelstunde besprechen können, dass wir einfach nur jetzt eine erste Skizze gemacht haben, und ich hoffe, ich habe nicht allzu blöd und populär, wie sagt man denn, wenn man sich schnell dieser Sache nähert, stellt man einfach die blödsten Fragen. Aber wenn jemand etwas darüber erzählt, dann kommen die nächsten Fragen, die sind, glaube ich, auch noch immer blöd. Also kann ich Sie wirklich voll beruhigen, wenn ich mir heute Arbeiten anschaue, die wir vor 15 Jahren, vor 14 Jahren, vor 13 Jahren geschrieben haben, würde ich eigentlich die Leute immer bitten, leg die ganz schnell beiseite. Was wir damals gedacht haben, war wirklich ein absoluter, wirklich nicht gut. Diese Forschungsarbeit bedeutet ein völliges Umdenken. Man stellt am Anfang, und auch wir immer noch dazwischen, dumme Fragen, weil wir einfach aus verschiedenen Richtungen kommen und sie uns erstmal in diese ganze Materie eindenken müssen. Also wir tragen sehr, sehr viel vor in verschiedenen, auch international, in verschiedenen Workshops und so weiter. Und da kommen im Grunde genommen immer die gleichen Fragen. Ja, ja, genau. Ja. Deshalb, also ich denke nicht, dass Sie blöde Fragen, sondern sehr, sehr gute Fragen gestellt haben. Aber es sind die gleichen Fragen, die Sie immer fast sind. Immer die gleichen Fragen. Und Sie arbeiten ja selbst ja dann wirklich, Ihre Expertise ist in diesem Feld dieses Standardisierens der verschiedenen Elemente, Sprache. Also standardisieren würde ich nicht sagen, weil Standardisierung bedeutet immer etwas Rechtliches. Ah ja. Was wir aber sagen, wir sagen axiomatisch genau Definition. Ja. Das heißt, wir müssen, Sie sprachen vorhin von Gefühlen. Ich habe dann gleich gesagt, Gefühle ist bei uns etwas Bewertendes, also eine Wertgröße. Das sind alles so Definitionen, die man erstmal klarlegen muss, und dann wird das Wort Gefühl eigentlich relativ einfach handelbar. Aber in diese Sache muss man sich halt mal eindenken. Noch viel schlimmer sind Begriffe wie psychische Energie und so weiter. Was ist das? Und das sind Dinge, die wir dann ausdiskutiert haben und wo wir heute ganz klare Vorstellungen haben, die auch von unserer Seite naturwissenschaftlich akzeptabel sind, aber auch von der psychoanalytischen Seite, von Ihrer Seite auch akzeptiert werden können. Spannende Vermischung. Mischung, nicht Mischung. Vermischung, spannende Mischung. Mischung, ja, genau, das ist sehr wichtig. Was ist Ihre Vorstellung in Zukunft? Also wie geht's weiter oder was ist die Idee? Für mich ist das eine unendliche Geschichte. Das ist nur etwa ein neues Tor aufgetan worden, wie man die Psyche naturwissenschaftlich behandeln kann und dass wir hier zu neue Ideen kommen. Und ich denke, das wird in den nächsten 100, 200 Jahren noch Thema der Wissenschaft bleiben. Das merke ich ja auch an internationalen Reaktionen. Das Einzige, was schwierig ist, sich in die Thematik eindenken. Also einfach mal so ein Paper zu lesen und dann sagen, ich fühle mich zu Hause, das geht nicht. Also man muss sich schon, glaube ich, ein, zwei Jahre eindenken, bevor man da sich zu Hause fühlen kann. Das ist der Nachteil. Eine Schwierigkeit ist hier schon, dass es wirklich Ressentiments gegen die Psychoanalyse gibt. In Wien nur oder überall? Nein, überall und vor allem also von Seiten der Naturwissenschaft. Aha. Also dass Naturwissenschaftler und Technikkollegen sich ganz schwer tun, sozusagen die Psychoanalyse ernst zu nehmen. Aha. Und das völlig zu Unrecht. Also die Psychoanalyse hat wirklich ein Forschungsprogramm, das mit naturwissenschaftlichen Methoden kompatibel ist. Nur wissen es viele Psychoanalytiker, denen es vor allem um die Praxis geht, wissen das selber nicht. Und ich glaube, dass das hier noch wahnsinnig viel Potenzial liegt. Vielleicht wollen die Psychoanalytiker das auch nochmal. Also es sind nicht nur Ressentiments von der technischen Seite her, sondern auch logischerweise von der psychoanalytischen. Ich sehe bei der technischen Seite das ganz große Problem, dass viele den Unterschied zwischen Psychologie, Psychoanalyse, Psychiatrie überhaupt gar nicht sehen. Ja. Und noch viel schlimmer, ja, dass sie Psychoanalyse etwas mit was Esoterischem verwechseln. Und da möchte ich noch was ganz, ganz Entscheidendes sagen. Viele Naturwissenschaftler sehen unter dem Begriff Naturwissenschaft nur Dinge, die sie wiederholt nachvollziehen können in Experimenten und was objektiv beschreibbar ist. Und das ist natürlich ein Unsinn, nämlich dann dürfte man sich nie mit dem Gehirn beschäftigen, denn das Gehirn wird immer etwas Subjektives bleiben. Dann dürfte man sich in dem gleichen Maße auch nicht mit schwarzen Löchern beschäftigen, denn diese Experimente lassen sich auch nicht permanent wiederholen. Das heißt also, man muss in dem Begriff der Definition oder Begriff Naturwissenschaft mal ein bisschen flexibler sein und neue Begriffsmöglichkeiten oder neue Definitionen finden, was ist Naturwissenschaft. Und für uns ist die Naturwissenschaft die Methode der Herangehensweise und nicht mit dem, was ich mich beschäftige. Mit Esoterik beschäftige ich mich natürlich überhaupt nicht, aber ich beschäftige mich mit Subjektivem. Und dann muss ich eben Methoden finden, das Subjektive bearbeiten zu können. Und das kratzt die meisten Techniker. Von der psychoanalytischen Seite würde ich an die Psychoanalytiker gerne übergeben. Ja, also von psychoanalytischer Seite ist es auch essentiell, da Unterscheidungen zu treffen. Psychoanalyse ist nicht Psychoanalyse, sondern nach Freud schon gibt es drei klassische Formen der psychoanalytischen Herangehensweise. Das ist zum einen die Behandlungstechnik, also die Praxis, ja, Krankbehandlungen, ja, wenn man will, passt auch nicht recht, aber zumindest Patienten behandeln in der psychoanalytischen Praxis und Technik, das ist das eine. Davon hat Freud immer unterschieden, die psychoanalytische Methode, das ist etwas, wie kommt man zu unbewussten Inhalten, was muss man da tun, wie kann man solche Inhalte überhaupt fassen oder generieren oder was kann man dazu überhaupt sagen. Und das dritte, die sogenannte Metapsychologie, ist die Theorie der menschlichen Psyche, die er aus diesen beiden vorherigen Zugangsweisen oder Erfahrungen entwickelt hat und permanent entwickelt hat. Und nur diese dritte Schiene, die ich hier aufgezählt habe, die Metapsychologie sogenannte, die ist hier für das Projekt AS oder das Projekt SIMA, wie es jetzt in Zukunft heißen wird, relevant. Und da müssen uns auch wir einschränken, wir Analytiker. Und da, denke ich, können wir auch sagen, so wie es Freud auch gesagt hat, er wollte hier naturwissenschaftlich arbeiten und naturwissenschaftlich vorgehen und die Theorien sind im Grunde naturwissenschaftlich ansatzweise, sage ich mal, weil er natürlich nicht bis zum Letzten gegangen ist, aufgebaut. Und das muss man wissen, weil sonst missversteht man das Projekt SIMA, sonst missversteht man auch die Psychoanalyse. Ich habe eine ein Gespräch gemacht über psychoanalytisches Beobachten, wo es darum geht, dass Lehrer in Schulen Kinder beobachten vor diesem psychoanalytischen Hintergrund. Ich denke, das ist die psychoanalytische Methode, ja, wo sie lernen sozusagen aus Beobachtungen, aus irgendwelchen Fehlern, aus irgendwelchen komischen Gefühlen, die hier entstehen, Informationen über unbewusste Vorgänge in der Klasse zwischen Lehrern und Schülern, genau, bei den Schülern, beim Lehrer zu generieren. Das ist aber nicht das, was sozusagen hier das Projekt Ja, klar. Benötigt. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für dieses schöne Gespräch, das einen Raum ausgeleuchtet hat, der mir vorher noch sehr dunkel war. Herr Professor Dietrich, ich möchte mich ebenfalls bedanken, weil wir natürlich interessiert sind oder weil das für uns sehr wichtig ist, dass unsere Informationen auch nach draußen dringen, dass wir uns eben mit solchen Themen in der Elektrotechnik sehr intensiv beschäftigen. Und von draußen nach drinnen dringt es dann in Form von Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern, die diese Faszination dann in Dissertationen und Arbeiten ausarbeiten. Ja, selbstverständlich. Wir haben nicht nur Dissertanten, das ist dann die höchste wissenschaftliche Ebene. Wir haben selbstverständlich auch Diplomanten, Bachelorarbeiten und so weiter. Die Studenten sind sehr an dieser Thematik interessiert. Und wir laden immer auch Leute von außen ein und es arbeiten tatsächlich Leute von außen hier in unserem Projekt teilweise mit. Und ein spannendes Studium eben, Computertechnik. Computertechnik. Im Herzen von Wien an der TU. Auf der Basis der Psychoanalyse, genau. Dankeschön. Dankeschön. Lothar Bodingwer verabschiedet sich, das war die physikalische Sorry. Thank you.